Diamanten, ich kenn Eis, doch kein Schnee. Wanke durch die Wohnung, es ist wie auf hoher See. Halluzinationen, fühl mich wie auf LSD. Ich komm aus Köln und rappe nur, weil hier nichts geht. Diamanten, ich kenn Eis, doch kein Schnee. Wanke durch die Wohnung, es ist wie auf hoher See. Halluzinationen, fühl mich wie auf LSD. Ich komm aus Köln und rappe nur, weil hier nichts geht. Wanke durch die Wohnung, es ist wie auf hoher See. Mann, mein Leben ähnelt einer Odyssee. Auf dem Grund ein Ungeheuer und das weiß, dass ich es seh. Und es zieht mich in das Salzwasser, jetzt ist es zu spät. Ich bin kalt, doch ich leuchte weiter. Halogen, Halogen. Bitch, mit dir zu reden ist mir nur unangenehm. Ich bin an nix angelehnt. Mann, ich lebe für mich alleine wie im Traum. In die schöne Dunkelheit von David Jones. Ich bin experimentell, Nummer 77. Lebe in dem Wald und schlage mich durch das Dickicht. Ich liebe Gewitter, fuck, ich stehe im Blitzlicht. Ihr macht Rappen falsch, aber ich mach es richtig. Das sind meine Texte und der Beat Papa Sears. Ich könnte jeden von den Featuren, doch sie sind es nicht wert. Alter, jeder ihrer Blicke ist ein Stich in mein Herz. Sinke immer weiter runter, fuck, ich fühle mich schwer, schwer. Diamanten, ich kenn Eis, doch kein Schnee. Wanke durch die Wohnung, es ist wie auf hoher See. Halluzinationen, fühl mich wie auf LSD. Ich komm aus Köln und rappe nur, weil hier nichts geht. Diamanten, ich kenn Eis, doch kein Schnee. Wanke durch die Wohnung, es ist wie auf hoher See. Halluzinationen, fühl mich wie auf LSD. Ich komm aus Köln und rappe nur, weil hier nichts geht. Wenn ich sage, ich bin Untergrund, mein ich nicht unbekannt. Ich mein aus der Hölle, deine Cypher bleibt stets unbemannt. James Franken, Bitch, mit der Uzi im Griff. Du hast Huren im Clip und ich klipp's in der Piste. Yeah, mein Schatten hat zwei Hörner. Du stapelst Scheine, das ist schön für dich. Doch Graveyard Posse stapelt tote Körper. Für Ted Wiggins, meine Wohnung, wo ich lebe, bist du der Tod und Verwesungsgeruch, der in der Luft liegt wie Horus. Yes, yo, James Schenken, kryptische Styles. Dein Lispeln beweist, du bist ein Krüppeler, Mike. Labels seien Rapper, die einen Hit haben, weil sie denken, das zeigt, sie gehen mit der Zeit. Hast die Hip-Hop-Kultur, doch noch schlimmer finde ich Raver. Du schwimmst gegen den Strom, doch ich schieß dich ab per Taser. Wir rappen permanent und haben nicht nur im Winter Zeit. Ich fick deine Community, weil ihr alle behindert seid.